Dunkel wird, taucht das Gesindel auf. Huren, Betrüger, Amateurnutten. Ich hoffe, eines Tages wird ein großer Regen, sie lassen Abschaum von der Straße spielen.